Hierauf schlug David die Philister und unterjochte sie und entriss Gad und die zugehörigen Ortschaften der Gewalt der Philister. Dazu schlug er die Moabiter, und so wurden die Moabiter Davids tributpflichtige Untertanen. Ferner schlug David Hadareser, den König von Zoba, in der Richtung nach Hamat hin, als er eben unterwegs war, seine Herrschaft am Euphratstrom aufzurichten. David nahm von ihm 1000 Wagen, 17.000 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Die Wagenpferde ließ David sämtlich lähmen, nur 100 Pferde ließ er davon übrig. Als aber die Aramäer von Damaskus dem König Hadareser von Zoba zu Hilfe kamen, erschlug David von den Aramäern 22.000 Mann. Sodann setzte David Vögte im damaszenischen Aram ein, so dass die Aramäer Davids tributpflichtige Untertanen wurden. So verlieh Jahwe David Sieg überall, wo er hinkam. Auch erbeutete David die goldenen Schilde, welche die Hofbeamten Hadaresers trugen, und schaffte sie nach Jerusalem. Dazu erbeutete David in Hadaresers Städten Theba und Kunerz in großer Menge. Als aber der König Tu von Hamat erfuhr, dass David das ganze Heer des Königs Hadareser von Zoba geschlagen habe, sandte er seinen Sohn Hadoram zum Könige David, um ihn zu begrüßen und wegen seines siegreichen Kriegs mit Hadareser zu beglückwünschen. Hadareser war nämlich dereinst ein Gegner Taus im Kriege gewesen, mit allerlei goldenen, silbernen und Ehrengegenständen. Auch sie weihte der König David Jahwe, zusammen mit dem Silber und Golde, das er von allen Völkern fortgeführt hatte, von Edom, Moab, den Ammonitern, den Philistern und von Amalek. Abisai aber, der Sohn Zeruias, schlug die Edomiter im Salztal, 18.000 Mann. Und er setzte in Edom Vögte ein, so dass ganz Edom David untertan wurde. Jahwe aber verlieh David Sieg überall, wohin er kam. Und David regierte ganz Israel und übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volke. Job, der Sohn Zeruias, war über das Heer gesetzt, Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abjatars, waren Priester, Safsa Staatsschreiber, Benajahu, der Sohn Jehojadas, befehligte die Kreter und Plätter, und Davids Söhne waren die ersten zum Dienste des Königs.